Neulenkbach von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 5 Abfahrt. Ein ungutes Gefühl breitete sich in seinem Bauch aus, wohl wissend, dass es vermutlich nicht von seinem Magengeschwür kam, unter dem er es des Öfteren litt, blickte er nervös um sich. Weitere Fahrgäste drängten, die Ellbogen in einem unnatürlichen Winkel von sich gespreizt, zu ihm hin. Kampfhähnen gleich rannten sie auf Herrn S. zu. Reflexartig verhärtete sich sein Bauch und er drehte sich schwindelig in Richtung Fenster. Der Zug war bereits abgefahren. Nur wann war das passiert? Dachte Herr S. Ein roter Monolith mit einem gelben Display drohte gewaltig über ihm. Die Apparatur schien zu beobachten, aber auch zu warten. Herr S. musste verwundert feststellen, dass er wohl auf die Knie gefallen war, woraufhin er sich etwas schwummrig fühlend wieder aufrichtete. Es hat ihn doch wohl hoffentlich keiner gesehen. Zu diesem Zeitpunkt durfte er sich keine Schwäche leisten. Das wusste er. Ein älterer Herr im zweiteiligen Frack mit Zwicker und Spitzbart schien ihn in diesem Moment böse anzustarren und wollte partout den Blick nicht von ihm lassen. Gerade als er schon bereit war, zu dem Herrn hinzugehen, stand dieser von selbst auf und rannte, wie von einer Biene gestochen, auf Herrn S. zu. »Was ist denn nur in ihn gefahren?« dachte Herr S. nervös. Erst jetzt wurde ihm bewusst, dass er in seinem Schrecken zurückgewichen war und dabei die Toilettentüre, die jetzt aufgegangen war, blockiert haben musste. »Entschuldigung, der für die durch daher. Danke.« Ein junger Mensch trat gerade heraus und grinste schnippisch, während er den perplexen Herrn S. vorsätzlich anrempelte und ihn zur Seite drängte. Just im selben Moment schloss sich die Toilettentür wieder. Der ältere Herr im zweiteiligen Frack ward verschwunden. Ende des 5. Kapitels. Gelesen von Schalkmar.